بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أرسل قبيت الله الله سيجب أن تهيئت من قفيت محمد und auf seine Familie und all seinen Anhängern. Folgendes, inshallah, fangen wir heute, liebe Geschwister, an wieder mit der Sira und danach, Entschuldigung, wieder mit den Hadithen und danach mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und ich werde inshallah heute das so einteilen, dass wir den ersten Teil machen für Hadith, den zweiten Teil machen für Sira, den dritten Teil machen wir dann für die Fragen, inshallah. Das heißt, dass wir dann bis Maghrib genau fertig sind, werden wir leider. Folgendes, wir wollen heute zwei Hadithe uns näher anschauen, sofern die Zeit reicht. Ich habe mir eine halbe Stunde jetzt für zwei Hadithe eingeplant. Der erste Hadith, wir sind am 32. Hadith, der Nawawi Hadithe, das ist der Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes gesagt hat. Auf Arabisch, la darar wa la dirar. Und warum sage ich das jetzt diesmal auf Arabisch zuerst? Weil es schwierig ist, diesen Hadith zu übersetzen, weil die Ulama verschiedene Ansichten haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit gemeint hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine Sache übersetze, dann kann es sein, ich übersetze das gemäß einer bestimmten Auslegung. Und deswegen habe ich erst auf Arabisch das vorgegeben und ich sage, eine mögliche Übersetzung für diesen Hadith wäre, dass man sagt, La darar bedeutet, es darf keinen Schaden geben, wa la dirar und auch keinen gegenseitigen Schaden. Es darf keinen Schaden geben und keinen gegenseitigen Schaden und das ist auch einer der fundamentalen Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern darf niemand unrechtmäßig zu Schaden kommen. Egal, ob das ein von dir Verwandter ist oder ob das jemand ist, den du nicht kennst und egal, ob das in Bezug auf seine Religion ist oder seine Würde ist oder sein Vermögen ist, niemand darf prinzipiell zu Schaden kommen, es sei denn aus einem rechtmäßigen Grund. Aber prinzipiell ist das Darar haram und der Hadith hat An-Nawawi rahimahullah ta'ala gesagt, es ist Hassan und es ist überliefert bei Ibn Majah und auch bei Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala und möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Manche Ulama haben auch gesagt, der Hadith ist sahih. Nicht nur Hassan, sondern es ist sahih, weil sie gesagt haben, der Hadith wird nicht nur von einem Sanad überliefert zu uns, sondern von verschiedenen. Und sie sind der Ansicht, manche Ulama sagen, sie sind der Ansicht, dass sie sich gegenseitig stärken, sodass der Hadith sogar nicht nur Hassan ist, sondern auf die Stufe von sahih hochsteigt. Und insofern haben wir keinen Zweifel, dass dieser Hadith eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist und die Bedeutung sowieso wird durch zahlreiche andere Belege aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestärkt. Und diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bildet eine der fünf fundamentalen Grundsätze bei den Fuqaha, bei den Rechtsgelehrten, bei den Fiqh-Gelehrten. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Und dieser Grundsatz lautet, wenn es Schaden gibt, muss er beseitigt werden. Oder Schaden wird beseitigt. Auf Arabisch, Ad-Darar Yuzal. Und es gibt fünf verschiedene Grundsätze, fundamentale Grundsätze im Fiqh. Der eine ist, wie ich gesagt habe, dass Schaden beseitigt werden muss. Das zweite ist, dass die Taten gemäß den Absichten sind. Die Taten sind gemäß den Absichten. Der dritte ist, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Al-Yaqinu la yuzal bil-Shak. Dann viertens, Al-Mashaqqatu tajlibu al-Taysir. Das heißt, Erschwernis bringt Erleichternis mit sich. Und Al-Adatu muhakkama. Das heißt grundsätzlich, dass Gewohnheitsrecht gilt. Und das sind Grundsätze natürlich, über die ganze Bücher geschrieben wird, deswegen können wir das nicht jetzt in die Ehe. Aber ich will nur damit sagen, dass dieser Hadith ist ein sehr entscheidender und wichtiger Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam für uns gewesen. Und das arabische Wort in diesem Hadith ist Darar. Darar bedeutet Schaden. Und das zweite Wort, was verwendet ist, ist Dirar. Wie ihr das schon hören könnt, ist der einzige Unterschied im Schriftbild, ist ein Buchstabe. Das eine heißt Da, Ra, R. Drei Buchstaben. Da, Ra, Ra. Das zweite ist vier Buchstaben. Da, Ra, Alif, Ra. Das ist nur ein Alif dazwischen. Okay? Und dieses Alif weist darauf hin, dass es ein gegenseitiges Schaden zufügen ist. Deswegen habe ich gesagt, es darf keinen Schaden geben und auch keinen gegenseitigen Schaden geben. Die Ulama, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihnen vergeben und ihnen barmherzig sein. Die eine Auslegung ist, dass sie gesagt haben, das bedeutet eigentlich das Gleiche. Als hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam doppelt gesagt, man darf keinen Schaden jemandem hinzufügen und noch einmal, man darf niemandem schaden. Und das ist legitim und bedeutet eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei verschiedene Worte verwendet hat, die das beide gleiche ausdrücken, um zu betonen, dass man das nicht darf. Und ihr wisst, dass wenn etwas mehr als einmal betont wird vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann weist das logischerweise darauf hin, auf die Wichtigkeit der Sache. Manchmal hat er sogar eine Sache dreimal gesagt. Manchmal, oder nicht manchmal, sondern mehrmals hat er eine Sache dreimal gesagt. Das ist das erste Mal, als würde er den Leuten, damit er die Leute die Aufmerksamkeit erweckt. Manche sind gerade im Gespräch mit einem Gedanken woanders und dann sagt er ihnen einmal, At-Taqwa ha-Huna, hat er gesagt. Gottesfurcht befindet sich hier. Und dann hat er das nochmal gesagt, At-Taqwa ha-Huna. Beim zweiten Mal die Leute, die haben dann die Aufmerksamkeit, sie konzentrieren sich jetzt auf die Aussage und die wissen, was er gesagt hat. Und beim dritten Mal, dann sagt er, dass sie es ein zweites Mal für sie sozusagen gehört haben und damit sie das auswendig, damit sie es verstehen, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und nicht was Falsches verstanden haben und es auch richtig weitergeben, wie er das gesagt hat. Die zweite Auslegung ist, dass die Gelehrten gesagt haben, es darf keinen Schaden geben, das haben sie anders übersetzt, sie haben gesagt, es gibt keinen Schaden. Das heißt, die Scharia, die islamische Scharia, sie schadet niemandem. Sie schadet niemandem. Und warum? Weil auch wenn Sachen dem äußeren Anschein nach so aussehen, als würden sie dir schaden, wenn du zum Beispiel Geld spendest, das sieht so aus, als würde dein Vermögen dadurch verringert werden. Oder wenn du Zeit opferst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann sieht das so aus, als hättest du sozusagen ein bisschen von deiner Zeit jemandem, also nicht mehr für dich selbst, sondern hast für etwas anderes hergegeben. Und in Wirklichkeit macht den Kreis ein bisschen größer, damit andere Geschwister noch reingehen können. Und in Wirklichkeit, liebe Geschwister, ist es so, dass im Islam geht es hauptsächlich, gucken wir auf das Endergebnis des Ganzen an. Und das Endergebnis des Ganzen ist die Zufriedenheit Allahs und das Paradies und was man darin bekommt. Und insofern ist das im Vergleich zu dem Schaden gar nichts. Im Vergleich zu dem Schaden ist das eben, ist der Schaden gar nichts im Vergleich zu dem, was einem erwartet bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch sagen sie, wala dirar, der zweite Teil bedeutet, niemand kann der Religion schaden. Niemand kann der islamischen Religion schaden, wallahu a'lam. Die dritte Auslegung ist, dass sie gesagt haben, man darf niemandem schaden, wenn man dabei selbst einen Nutzen bekommt, einen Nutzen dann hat davon. Und man darf auch niemandem schaden, wenn man selbst davon keinen Nutzen trägt. Und das ist ja klar. Also wir wissen, es gibt, wenn eine Person zum Beispiel neidisch ist. Wenn eine Person neidisch ist, dann ist sie neidisch entweder, weil sie gerne das Gleiche hätte wie die Person, einfach nur das Gleiche hätte wie er. Zum Beispiel, du siehst jemanden, dem Allah subhanahu wa ta'ala eine bestimmte Fähigkeit gegeben hat, meinetwegen, der kann gut auswendig lernen. Ja, der sieht das Blatt und das geht so schnell in seinen Kopf rein, ein anderer bräuchte dafür vielleicht 3 Tage. Und diese Fähigkeit, du sagst, ich beneide ihn um diese Fähigkeit und du wünschst dir, dass du das Gleiche hättest wie er, aber du wünschst dir nicht, dass er diese Fähigkeit verliert. Du wünschst dir nicht, dass er diese Fähigkeit verliert, sondern du hättest gern, dass du das hast und er auch. Okay? Und das bedeutet ja nicht, das ist ja kein Schaden. Aber Schaden wäre, wenn du ihn beneidest in dem Sinne, dass du sagst, ich wünsche mir, ich hätte seinen Posten in unserer Arbeit, ja, damit er weg ist. Ich hätte gerne seinen Platz. Und diesen Platz sozusagen nur einmal zu vergeben, das wäre eine Form des verbotenen Neides. Ja. Und das wäre eine Form von Dirar. Man will jemandem schaden und hat etwas davon. Oder eben die zweite Fall ist, man will jemandem schaden, Hauptsache er hat diese gute Sache nicht. Das ist noch schlimmer. Ja. Das wäre Dirar, man schadet jemandem und hat davon einen Nutzen. Und Dirar, man schadet jemandem und man hat überhaupt keinen Nutzen. Einfach nur aus Missgunst will man nicht, dass diese Person diese Sache unbedingt hat. Und das ist die dritte Auslegung, die manche Gelehrte wie Ibn Abd al-Barr und Ibn Salah, rahimahumullah ta'ala, bevorzugt haben. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, auf eine Sache, die ich hinweisen möchte und betonen möchte, wenn die Ulama, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, etwas auslegen im Hadith und sagen, der eine sagt, es bedeutet das. Und der zweite sagt, es bedeutet das. Und der dritte sagt, es bedeutet etwas anderes. Und vielleicht gibt es noch eine vierte und eine fünfte Auslegung dazu. Was bedeutet das für uns? Bedeutet das für uns, dass wir nicht wissen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich gemeint hat? Die Antwort ist nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern das sind verschiedene Auslegungen, die alle in dieser Aussage drinstecken. Alle diese Auslegungen, die Ulama gemacht haben, kann man aus dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen. Und der Grundsatz lautet, solange man verschiedene Sachen verstehen kann aus einer Aussage aus dem Koran oder aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die widersprechen sich nicht, und es gibt keinen Grund, warum man die eine oder anderen vorziehen sollte, dann gelten alle diese Auslegungen und die Sache ist vorbei. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er zum Beispiel im Koran etwas gesagt hat, und der eine sagt, gemeint ist das, und der andere gemeint ist das, und es kann auch gleichzeitig beides damit gemeint sein, warum nicht, dann sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala, es besteht die Möglichkeit, dass er beides gemeint hat, und dass wir eben sogar nur einen Teil von dem verstanden haben, was Allah überhaupt gemeint hat. Vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala noch viel mehr Sachen damit ausgesagt, was der eine versteht und der andere eben daraus nicht versteht. Und das ist zweifellos eine Sache. Jeder von uns, der den Tafsir liest und dann die gleiche Ayah bei einem anderen Tafsirgelehrten liest, sieht, dass der eine hat etwas verstanden aus der Ayah, was der andere nicht verstanden hatte. Und umgekehrt genauso. Der andere hat etwas verstanden, was der erste nicht verstanden hatte. Und so öffnet Allah subhanahu wa ta'ala einem die Türen. Und manchen Leuten schenkt er mehr Verständnis als anderen. Und das ist Allahs Gunst und Allahs Geschenke an manche Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ungerechtigkeit verboten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist diesem Hadith betont. Und deswegen habe ich gesagt, der Hadith, die Bedeutung des Hadithes ist bestätigt durch viele Sachen. Und zwar geht es um die Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit ist haram, zweifellos. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala wortwörtlich gesagt hat, Hadith Qudsi, Ya ibadi, o meine Diener, inni harramtu dhulma ala nafsi. Ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst für haram erklärt oder für verboten erklärt. Harramtu heißt von haram, kommt das Wort. Waja'altuhu bainakum muharrama, und ich habe sie auch unter euch für haram erklärt. Fala tazalamu, deswegen seid nicht ungerecht. Deswegen können wir mit Gewissheit sagen, Ungerechtigkeit ist haram. Und eine Sache, die nicht einmal Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst erlaubt hat. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, was heißt, es gibt doch andere, heißt es, ist es nicht so, dass alles, was verboten ist, Allah subhanahu wa ta'ala sich auch nicht selbst erlaubt hat? Nein, das hat damit nichts zu tun. Es gibt Dinge, die sind uns verboten, die sind Allah subhanahu wa ta'ala nicht verboten, denn wer will Allah subhanahu wa ta'ala das verbieten? Zum Beispiel, jemandem anderen Vorhaltungen zu machen. Jemand anderen zu sagen, guck mal, ich habe für dich das getan, das getan, das getan, das getan, das getan. Dass man sozusagen ein Dankeschön hört. Das ist eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine zusteht. Die Eigenschaft der Überheblichkeit, sie gebührt Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Weil er ist subhanahu wa ta'ala der Schöpfer von allem. Und wenn er stolz sein darf, so ist er, also wenn jemand stolz sein darf, dann ist es Allah subhanahu wa ta'ala, sonst niemand. Und wenn jemand sich selbst verherrlichen darf und andere, wie heißt es, klein machen darf, dann ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der Größte der Großen. Und deswegen, liebe Geschwister, nicht alles, was für uns verboten ist, darf man sagen, ist für Allah verboten. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern wir dürfen über Allah subhanahu wa ta'ala nur das sagen, was er über sich selbst gesagt hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dazu gehört eben, dass Allah sich die Ungerechtigkeit selbst verboten hat im Hadith, Qudsi, wie ich bereits vorhin gesagt habe. Daraus, liebe Geschwister, dadurch, dass wir wissen, dass Schaden verboten ist, kann man ohne weiteres ableiten und sagen, dass zum Beispiel Risikogeschäfte haram sind. Risikogeschäfte, bei denen nicht klar ist, was die Ware eigentlich ist. Das heißt, du kaufst sozusagen die Katze im Sack. Du sagst einfach, ich möchte die erste Katze kaufen, die aus dem Zoo rausläuft und zahle dafür 10 Euro. Ja? Solche Geschäfte sind haram. Oder zum Beispiel, du sagst, ein Beispiel, das bei den Bauern vielleicht aktuell ist oder so, wenn man du möchtest ein Tier kaufen und dieses Tier ist schwanger, du kaufst nicht das Tier, Entschuldigung, sondern du kaufst das Baby, Babytier sozusagen. Dieses Babytier, das du kaufst, du sagst, sobald es geboren ist, möchte ich es haben. Hier sind dafür 100 Euro. Das ist auch ein Geschäft, das haram ist, weil keiner weiß, ob dieses Tier lebendig zur Welt kommt. Und deswegen, wenn man etwas kauft und dieses Produkt ist nicht ausreichend beschrieben, und das kommt auf das Produkt an. Manchmal kann es mündlich beschrieben werden, manchmal muss es mit Bildern gezeigt werden, manchmal muss man die Daten von dieser Sache aufzeichnen. Das sind verschiedene Sachen, je nach Produkt kommt das an. Wenn es nicht ausreichend beschrieben ist, dann sind solche Geschäfte islamisch gesehen ungültig. Und auch im deutschen Recht werden solche Sachen berücksichtigt, zweifellos. Und unter anderem dadurch, dass man dem Käufer ein Rückgaberecht einräumt. Dann, liebe Geschwister, wissen wir auch, dass dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam Schaden verboten haben, wissen wir, dass auch Zinsgeschäfte dadurch haram sind, weil diese Schaden, besonders der Person, die diesen Kredit aufgenommen hat, oder alles andere, was man in diesem Zusammenhang nennen kann. Dieser Hadith, ich will nur damit sagen, das waren nur einzelne Beispiele, ich will damit sagen, dass manchmal hört man einen Alim, der sagt, die Sache so und so ist haram. Und da kommt der Shaitan manchmal und sagt, es gibt überhaupt keinen klaren Beweis dafür, dass es haram ist. Ja? Zum Beispiel nehmen wir ein sehr aktuelles Beispiel, was schon seit Jahren aktuell ist, also Jahrzehnten besser gesagt. Es ist das Rauchen. Das Rauchen von Zigaretten. Das Rauchen von Zigaretten, es gibt weder im Koran noch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nach meinem Wissen, ein etwas, was über dieses Thema spricht, direkt anspricht. Trotzdem finden wir, dass es einige Ulama gibt, die gesagt haben, das ist haram. Und woraus leiten sie das ab? Aus solchen Texten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, du darfst weder dir selbst schaden, noch darfst du anderen Leuten schaden. Durch diesen Hadith, la darar wa la darar. Und zweifellos, also sie berufen sich darauf, wenn sie sagen, es ist haram, dass man durch den Rauch sich selbst schadet, nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seinem eigenen Geldbeutel und seiner Zeit. Und man schadet anderen Leuten zweifellos, die in der gleichen Umgebung sind. Ja. Und deswegen ist es nicht so, dass man sich verwundert, wenn man sagt, wie kann jemand sagen haram, obwohl es nicht einen klaren Beweis gibt. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns durch solche Hadithe Richtlinien gegeben. Also hat den Gelehrten Richtlinien gegeben, wodurch sie über jede Sache bis zum Tag der Auferstehung urteilen können, ob es bei Allah subhanahu wa ta'ala halal oder haram ist. Denn unsere Religion ist ja gültig, das heißt, diese Gesetzgebung, die wir haben, ist gültig bis Yawm al-Qiyamah und wird niemals durch eine neue wieder abrogiert, aufgehoben, verändert werden. Und da es keine neue Offenbarung mehr gibt, es wird kein Wahi mehr geben, und jeder, der behauptet, der bekommt Wahi, ist ein Lügner, weil es kein Wahi mehr geben wird, mussten uns irgendwie Grundsätze gegeben werden, wodurch wir Ijtihad machen können, sodass wir auch neue Sachen über sie entscheiden können bis Yawm al-Qiyam. Das ist der 32. Hadith gewesen, ein sehr wertvoller Hadith, und dann möchte ich übergehen auf den 33. Hadith, damit wir inshallah in den nächsten so 5 bis 10 Minuten diesen Hadith auch inshallah, verstanden haben. Der zweite Hadith für heute, liebe Geschwister, ist der Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas, der Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder einer der Cousins des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, neben zum Beispiel Ali ibn Abi Talib und auch Ja'far ibn Abi Talib, er hat Folgendes berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat. Wenn man den Menschen Recht gäbe, sobald sie etwas behaupten, das heißt, sobald sie behaupten, ihnen gehöre der Besitz von einer anderen Person, wenn man den Menschen Recht gäbe, sobald sie behaupten, ihnen gehöre der Besitz einer anderen Person, oder sobald sie das Blut einer anderen Person fordern würden, dann würden manche Menschen das tatsächlich machen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Da würden manche Menschen das tatsächlich machen. Und deswegen obliegt die Beweisführung dem Ankläger und der Eid demjenigen, der die Schuld von sich weist. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist auch ein sehr zentraler Hadith, allerdings nicht so zentral wie der erste, aber dieser Hadith ist zentral und zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, zu richten und zu urteilen zwischen zwei Streithähnen. Wenn man Leute hat, die sich streiten und der eine verlangt etwas vom anderen und behauptet, der andere hat ihm etwas genommen oder er schuldet ihm etwas oder hat ihn gestupst oder weiß nicht was, dann muss der Richter nach diesem Hadith prinzipiell vorgehen. Und das ist die Art und Weise, wie die Richter, wenn sie nach der Scharia urteilen, prinzipiell vorgehen. Und zwar, erstens einmal muss man, in die Situation, theoretisch kannst du auch kommen, lieber Bruder, dass jemand zu dir sagt, schlichte zwischen uns. Naja, bevor du zwischen jemandem schlichtest, solltest du erstmal wissen, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Damit du versuchen kannst, die Person, die im Recht ist, dass du ihr sagst, gib etwas von deinem Recht ab. Und damit du der Person, die im Unrecht ist, sagst, guck mal, also ganz ehrlich gesagt, wenn das vor Gericht wäre, du würdest den Fall sofort verlieren. Also gib ein bisschen nach und poche nicht darauf, dass du Recht hast, weil du hast nicht Recht. Ja? Und so versucht man zu schlichten. Schlichten bedeutet einfach, dass der eine von seinem Recht ein bisschen was dem anderen abgibt. Das ist Schlichten. Aber bevor man schlichtet, ist es nur fair, dass man den Leuten sagt, was einem zusteht. Weil du kannst nicht von jemandem verlangen und ihn dazu zwingen, dass er sein Recht abgibt. Das geht nicht. Was ihm zusteht, steht ihm nur einmal zu. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man den Menschen gebe, wonach sie verlangen, so würden die Leute Besitztümer anderer fordern und ihr Blut. Aber die Beweisführung obliegt dem Ankläger und der Eid dem, der etwas von sich weist. Das bedeutet ganz einfach. Der Hadith ist übrigens Hassan, laut Nawawi rahimahullah ta'ala, und der wird von Al-Bayhaqi überliefert. Aber die entscheidenden Fragmente dieses Hadithes sind auch zerstreut überliefert in As-Sahihain, das heißt bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Und jetzt. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Erst einmal muss man bestimmen, wenn es zwei Kontrahenten gibt, zwei Leute gibt, die der eine ist Ankläger und der andere ist Angeklagter, da muss man erstmal bestimmen, wer ist derjenige, der die Beweisführung vollziehen muss. Und diese Sache, das heißt, wer ist derjenige, der eigentlich beweisen muss? Und diese Sache, liebe Geschwister, ist sehr wichtig und von zentraler Bedeutung. Und das hilft dir übrigens nicht nur auch beim Streitschlichten, sondern das hilft dir auch bei Diskussionen mit anderen Menschen. Manchmal unterhält man sich mit Leuten, okay? Mit solchen, mit einem Christen oder mit einem Juden oder sogar mit Muslimen unterhält man sich über bestimmte Angelegenheiten, religiöse Angelegenheiten, wie zum Beispiel Glaubensfragen oder auch im Gebet rechtliche Fragen, also Fiqh-Fragen, der Fasten oder was auch immer. Und dann gibt es manchmal verschiedene Ansichten. Und da ist auch zu wichtig zu wissen, wer ist eigentlich derjenige, der etwas beweisen muss. Wenn ich zum Beispiel folgende Situation habe. Ich diskutiere mit jemandem über folgende Thematik. Unser Wudu-Abdest besteht aus wie vielen Bestandteilen, aus wie vielen Arkan? Du sagst sechs. Sagt jemand was anderes? Vier. Sagt vier. So sagt? Vier. Okay. Jetzt haben wir schon mal vier und sechs. Okay? Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch bei vier einig seid. Sondern es geht um zwei, bei denen ihr euch nicht einig seid. Okay? Kann man das mal davon ausgehen? Die zwei, wo der Bruder sagt, die sind auch Rukn, auch Bestandteil. Das heißt, Rukn heißt wirklich beim Wudu, das musst du unbedingt machen. Wenn du das nicht machst, gilt dein Abdest nicht. Wie beim Salah, wenn du beim Namas, wenn du betest und du sagst, ich bete rückwärts, nach hinten, das geht nicht. Obwohl es jetzt nicht ein ist, oder ein anderer besseres Beispiel, wenn du stehst, du sagst, ich möchte nicht stehen, ich möchte sitzen im Bett. Ich möchte mein Isha-Gebet im Sitzen beten. Einfach so, ohne Grund. Das geht nicht. Das ist wie wenn du nicht gebetet hast. Wer ist derjenige, der jetzt zeigen muss? Muss der Bruder zeigen, der gesagt hat, es sind nur vier? Muss er beweisen, dass die zwei zusätzlichen keine Bestandteile sind, das Wudu? Oder muss der Bruder, der behauptet hat, die zwei sind zwei Bestandteile und sind insgesamt sechs, er muss beweisen, dass es zwei zusätzliche sind? Wer ist derjenige, der beweisen muss? Er. Ihr sagt alle intuitiv er. Wer sagt, der andere muss beweisen? Wer sagt, die vier sagen, die müssen beweisen, dass die zwei zusätzlichen keine Rukun sind? Beide. Also das ist schon der entscheidende Punkt. Er behauptet. Die anderen haben nichts behauptet. Die anderen streiten ab. Die anderen sagen, nein, es ist nicht so. Und derjenige muss die Beweisführung machen, der muss beweisen, der etwas behauptet, wovon man nicht ausgehen kann. Grundsätzlich musst du davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas auferlegt hat, oder musst du erst warten, bis Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas auferlegt? Zweifellos das Zweite. Du kannst nicht sagen, du kannst nicht davon ausgehen, dass du eine bestimmte Sache machen musst. Du musst warten, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir sagt, du musst Abdest machen, Wudu machen. Dann weißt du musst Wudu machen. Und dann muss er dir auch sagen, wie du das zu machen hast. Und wenn er dir nur vier Sachen sagt, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass es sechs sind, oder? Sondern du musst davon ausgehen, dass es vier sind. Wenn also jetzt jemand kommt, der sagt, es sind sechs, dann muss derjenige, der die Behauptung aufgestellt hat, weil er verpflichtet jetzt die Leute, er sagt jetzt Leute, ihr alle Muslime, ihr dürft nicht nur vier Sachen machen, ihr müsst sechs Sachen machen. Das heißt, er ist derjenige, der etwas behauptet, was die Leute zusätzlich machen müssen. Und deswegen ist die Beweisführung, liebe Geschwister, immer obliegt derjenigen Person, die etwas behauptet, was grundsätzlich nicht der Fall ist. Grundsätzlich nicht der Fall. Ich mache einfache Beispiele, auch wenn sie in die Realität nicht so direkt vorkommen, aber der Einfachheit halber. Normalerweise, wenn du jemanden siehst, der in die Tür in einem Haus reingeht und wieder rausgeht, hat einen Schlüssel und geht in die Wohnung rein und mit seinem Schlüssel geht er auch wieder raus und macht zu. Geht morgens raus und kommt abends wieder nach Hause. Wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt ein Streitfall gäbe, ein theoretisch konstruierten Streitfall gäbe, muss er behaupten, dass ihm diese Wohnung gehört, oder muss derjenige behaupten, der draußen schläft und sagt, das ist er hat mir erst in meine Wohnung eingebrochen? Natürlich, der drin ist, ja, weil das ist die Norm. Die Norm ist derjenige, dem das Haus gehört, der ist im Haus und nicht derjenige, der ist draußen. Okay? Und wenn jemand zwei Leute Auto fahren, dann ist die Norm, dass derjenige, dem das Auto gehört, fährt oder dass der gefahren wird. Normalerweise, wenn er nicht gerade Chauffeur hat und so, aber das ist nicht die Norm. Die Norm ist, dass der Fahrer ist derjenige, dem das Auto gehört und der andere, diesen gehört das Auto nicht. Ja? Und so, liebe Geschwister, ist es sehr wichtig und entscheidend, dass man etwas was man, zum Beispiel reden wir über Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand sagt irgendetwas über Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, Allah habe das und das für haram erklärt. Wer muss das beweisen? Derjenige, der behauptet, Allah hat gesagt, das ist haram, zum Beispiel ein bestimmtes Essen ist haram, oder derjenige, der sagt, nein, achi, das ist halal. Wer muss beweisen, dass es haram ist, und, oder muss der andere beweisen, dass es halal ist? Wer muss? Der haram sagt. Warum? Weil grundsätzlich gilt, dass alles, was es zu essen gibt, darf man essen. Solange wir keinen Beweis haben, dass etwas Bestimmtes zu essen haram ist, darfst du es essen. Und das Gleiche gilt fürs Trinken. Und deswegen braucht man denjenigen nicht fragen, ach, jetzt, was ist dein Beweis dafür, dass es halal ist, sondern derjenige, der sagt, es ist haram, ihn müssen wir fragen, sagen, ach, warum ist es haram? Erzähl mal. Und wenn er einen Beweis hat, dann geht es weiter. Ja? Wie ist es beim Gebet? Beim Gebet sage ich jetzt zum Beispiel, es ist haram, ich sage es jetzt, ich stelle eine Behauptung auf, es ist haram, dass man beim Maghrib-Gebet eine vierte Raka'a absichtlich hinzufügt. Nach dem Motto, ja, mehr ist besser oder so. Ja, lieber vier statt drei. Ich werde dann mehr belohnt, weil ich bete länger, ich lese mehr Koran, ich mache mehr Dhikr, ich halte mich mehr in einer Ibadah auf. Das heißt, vier Raka'a sind besser als drei. Wie ist es hier? Ich sage jetzt, das ist halal. Eine andere Person sagt, nein, Achi, das ist haram. Das darfst du nicht machen. Beim ersten Fall haben wir gesagt, der haram sagt, er muss beweisen. Ist es in unserem Fall genauso? Nein. Hier ist es genau umgekehrt. Warum? Weil, wenn es um religiöse Gottesdienste geht, wenn es um Ibadah geht, dann gilt genau das umgekehrte Prinzip. Prinzipiell darfst du nichts machen, bis du nicht einen Beweis hast vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder aus dem Koran, dass du das machen darfst. Ja? Weil das ist ja logisch. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kam ja extra zu uns, damit er uns beibringt, wie wir beten sollen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, etwas zu machen, wie wir es wollen, dann war seine ganze Entsendung für die Katz. Ja? Das ist so gefährlich, dass wenn man denkt, man darf irgendwas Neues das hinzufügen. Deswegen, damit ich das euch nicht so lange damit aufhalte, aber es ist ein sehr wichtiges Prinzip und man muss erst lernen herauszufinden, wer muss eigentlich den Beweis erbringen. Wer muss das eigentlich erbringen? Zum Beispiel, jetzt die Vorgehensweise ist folgendes. Du fragst erstmal bei zwei Streithähnen, guckst heraus, wer ist derjenige, der etwas behaupten muss. Der ist auf Arabisch Al-Mudda'i. Dann sagst du demjenigen, der den Beweis erbringen muss, du sagst ihm, Bruder, was ist dein Beweis? Bringt er seinen Beweis für seine Behauptung, ist der Fall erledigt, hat seinen Beweis gebracht. Okay? Das ist ein vereinfachtes Beispiel, aber ich will euch das Prinzip erklären. Er hat die Beweisführung gemacht, der Beweis ist eindeutig klar, Sache ist erledigt, Fall erledigt, Punkt. Zweiter Fall ist, er hat keinen Beweis. Dann geht es jetzt weiter. Dann sagen wir zu ihm, guck mal, Achi, prinzipiell der andere ist unschuldig. Du hast jetzt folgende Möglichkeit, wenn du möchtest, weil du keinen Beweis hast. Und das kommt ja auch vor in der Realität. Man behauptet, der eine schuldet einem etwas und man hat nichts aufgeschrieben, weil man sich nicht an die Sunna des Propheten gehalten hat. Und die Person hat irgendwann vergessen und sagt, nein, Achi, ich schulde dir überhaupt kein Geld. Und er ist auch davon überzeugt. Es ist ja nicht so, dass die Leute immer schlechte Absichten haben. Aber der eine sagt, nein, ach, ich schulde dir überhaupt kein Geld. So, was machst du jetzt? Du hast nichts aufgeschrieben, du hast keine Zeugen, du hast niemanden. Dann hast du jetzt das Recht zu sagen zu dem Richter, verlang bitte von ihm zu schwören bei Allah, dass er keine Schulden bei mir hat. Dann der Richter wendet sich an die Person, von der behauptet wird, dass sie Schulden hat. Und sagt zu ihm, ich schwöre bei Allah, dass ich bei der Person so und so keine Schulden habe. Dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er schwört oder er schwört nicht. Im ersten Fall sagen wir, er schwört. Wenn er schwört und sagt, ich schwöre, ich habe keine Schulden bei ihm, dann hat er den Prozess gewonnen. Fertig. Dann wird der Richter urteilen für ihn, weil der andere hat keinen Beweis und derjenige, der von dem behauptet wird, dass er Schulden hat, prinzipiell hat niemand Schulden, bis es einen Beweis gibt, dass man Schulden hat. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand Schulden hat. Du musst davon ausgehen, dass jemand keine Schulden hat. Und wenn jemand behauptet, du hast Schulden, dann muss er das beweisen. So, der Mann hat auch noch zusätzlich geschworen, dass er keine Schulden hat. Und deswegen gilt er als schuldenfrei und die Sache ist erledigt. Zweiter Fall ist, er schwört nicht. Wenn er nicht schwört, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Aber dann wird der Richter urteilen für den Kläger. Dann wird der Richter sagen, okay, du hast dich geweigert zu schwören. Das heißt, es gibt bei dir eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen gebe ich dem anderen Person recht. Punkt. Und dass man nicht schwört, kann mehrere Gründe haben. Entweder tatsächlich, weil man so viel Gottesfurcht hat, dass man nicht lügen möchte bei Allah. Denn ihr wisst, wenn man bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört und man lügt dabei, das gehört zu den großen Sünden. Das gehört zu den großen Sünden. Und sogar, dass die Ulama sagen, die Tauba dafür ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Person einmal in die Hölle getunkt wird. Einmal in die Hölle rein. Weil das ist eine Sache, wenn man bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört, dann sollte man sich sehr sicher seiner Sache sein. Wenn man sich geirrt hat, ist eine andere Sache. Wenn man geschwört hat, weil man sich sicher war und dann hat sich herausgestellt, man geht nach Hause und findet doch ein Schreiben, dass man doch Schulden hatte, das ist etwas anderes. Allah subhanahu wa ta'ala also wird einen nicht bestrafen für etwas, was man aus Versehen gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass eine Person sich weigert zu schwören aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sie ist sich eigentlich überzeugt davon, das ist auch unter den Sahaba radiallahu anhu einmal passiert, sie sind eigentlich überzeugt davon, dass sie im Recht sind, aber sie haben so viel Gottesfurcht, dass sie nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören möchten, weil es noch eben eine 5%ige Unsicherheit gibt. Und dann sagen sie, guck mal Richter, ich möchte nicht schwören, gib ihm ruhig sein Recht und das war's. Ich verzichte drauf. Ja? Sowas gibt es auch. Und es gibt im dritten Fall, dass jemand schwört und dabei lügt, weil er unbedingt ein bisschen Stück Land oder ein bisschen Geld haben möchte. Und das ist eben natürlich ganz gefährlich. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass wenn ein Richter einer Person etwas Unrechtmäßiges gibt, zu Unrecht gibt, dann soll er es lieber nicht nehmen, denn in Wirklichkeit gibt er ihm ein Stück von der Hölle. Deswegen soll er sich gut überlegen, ob sich das lohnt, zu schwören und das was ein Stück der Hölle zu bekommen, wa'ala billah. Das ist die prinzipielle, die Geschichte, Vorgehensweise, wie man da vorzugehen hat. Wallahu ta'ala a'lam. Aus diesem Hadith möchten wir noch eine Sache lernen und ableiten, ist, was ist, wenn jemand Folgendes behauptet? Wir haben jetzt gelernt, wenn jemand das behauptet, was muss er machen? Beweisen. Er muss beweisen, richtig? Okay. Was ist, wenn jemand behauptet, er liebt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Muss er das beweisen oder muss er das nicht beweisen? Ja. Muss er auch beweisen. Wenn jemand behauptet, er ist Muslim, er sagt, ich bin Muslim. Muss er das beweisen oder muss er es nicht beweisen? Ja. Muss er beweisen. Das heißt also, wenn jemand das nicht beweist und du bist vor Gericht, ja, mal Qiyamah, es wird ein Gericht geben. Und man wird dich fragen, okay, was sind du bist Muslim, du bezeugst. Okay, was sind deine Beweise für deine Bezeugen? Du sagst ihm, Alhamdulillah, hier sind meine Gebete. Hier ist mein Fasten. Und hier sind meine Gebete in der Nacht. Oh Allah, niemand wusste davon Bescheid außer dir. Und das ist mein Spenden, was ich gemacht habe, wo niemand davon erfahren hat. Das ist alles Beweis, dass ich nicht geglaubt habe. Das sind die Beweise. Ja? Und dadurch wirst du am Tag der Auferstehung dann erfolgreich sein. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird euch Allah lieben und euch eure Sünden vergeben. Und noch entscheidender an dieser Ayah ist, liebe Geschwister, hört euch nochmal gut an, sprich, Allah sagt zu seinem Propheten, sprich, das heißt zu den gläubigen Menschen, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Ist das Entscheidende, liebe Geschwister, dass man beweist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala liebt, oder ist es eigentlich nur Mittel zum Zweck? Das heißt, ist es dann endlich, ist es dein Ziel, zu zeigen, dass du Allah liebst, ist es dein höchstes Ziel? Nein. Das höchste Ziel ist das, was man dafür bekommt. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen liebt. Ja, das ist das die Sache. Und barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Und deswegen sagten sagte Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala über diese Ayah, über diese Ayah, diese Ayah, er sagte über diese Ayah, manche Leute haben behauptet, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala lieben und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie durch diese Ayah geprüft. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.